der Autobahn und höre mir die Musik an. Die Melodie gefällt mir sehr. Mein Gasfuß, der wird mächtig schwer. Ich halte die Geschwindigkeit, denn mein Ziel ist nicht mehr weit. Die Melodie bringt mich nach Haus. Ich krieg sie aus dem Kopf nicht raus. Dass ich glücklich bin.